Im Jahre 1865 erschien in der Londoner Zeitung The Month ein eigenartiges Poem, eine Vision vom Sterben in mittelalterlicher Manier mit Engelchören und Dämonenscharen bevölkert. Gleichzeitig aber ein ganz modernes Melodram von der Einsamkeit der Menschenseele, der kein noch so solides Glaubensgerüst die existenziellen Zweifel an der Schwelle des Todes nehmen kann. Als ob versinken wollt mein eigenes Ich, als könnt auf nichts ich fallen, zu stützen mich und kehren nirgend hin und müsst vergehen und stürzen aus des Universums Ruh in blanken Abgrund, ziellos, ohn Verstehen, in jenes schiere Nichts, aus dem ich kam. Das Gedicht mit dem Namen »Der Traum des Gerontius« ging in die englische Literaturgeschichte ein, was gewiss auch am Namen des Verfassers lag, John Henry Newman, ehemals einer der prominentesten anglikanischen Theologen an der Elite-Universität Oxford und nach seiner Konversion jetzt intellektuelles Aushängeschild des britischen Katholizismus. Mit seiner Autobiografie war er zur nationalen Berühmtheit geworden. Sogar in den USA gaben beeindruckte Leser ihren Kindern den Vornamen Newman. In der katholischen Hierarchie gab es hingegen starke Vorbehalte gegen den Star-Theologen. Wenn den englischen Laien kein Dämpfer aufgesetzt wird, werden sie die Leiter der katholischen Kirche in England sein, anstelle des Heiligen Stuhls und der Bischöfe, warnte der engherzige, aber in Rom ungeheuer einflussreiche Monsignore George Talbot in einem Brief an Henry Edward Manning, den Erzbischof von Westminster. Es ist vollkommen richtig, dass Newman in Rom immer verdächtig war. Welches ist das Gebiet der Laien? Zu jagen, zu schießen, sich zu unterhalten. Diese Dinge verstehen sie. Aber sich in kirchliche Angelegenheiten zu mischen, haben sie kein Recht. Dr. Newman ist der gefährlichste Mann in England. Das war im Jahr 1867. Man verübelte Newman, dass er keine Berührungsängste gegenüber der modernen Kultur und Wissenschaft zeigte und dass er den Klerus zum Respekt vor den Laien aufforderte, ja, diesen sogar das Recht zugestand, in Glaubensfragen konsultiert zu werden. Aber knapp 1,5 Jahrhunderte nach solchen Attacken hat Papst Benedikt XVI. Höchstpersönlich den einst Verfemten selig gesprochen. John Henry Newman war eben ein ganz besonderer Katholik, eine Pionierfigur des Christenglaubens auf seinem schwierigen Weg in die Moderne und eine Identifikationsgestalt für die katholischen Engländer, die sich angesichts der übermächtigen anglikanischen Staatskirche immer noch als Christen zweiter Klasse fühlten. Heute gilt John Henry Newman als Klassiker der religiösen Literatur, als ökumenischer Vordenker, Anwalt des Gewissens, ja sogar als Kirchenvater der Moderne. Ähnlich wie später Dietrich Bonhoeffer machte er sich bereits Gedanken darüber, wie Christsein in einem nachreligiösen Zeitalter möglich sein könne, wenn keine kirchliche Amtsautorität mehr als Filter auftreten werde, sondern nur noch die freie Zustimmung der Glaubenden bestimmend sei. Den einen großen Vorteil hat ein Zeitalter, in dem der Unglaube ausgesprochen wird, dass auch der Glaube ausgesprochen werden kann. Dass, wo der Irrtum die Wahrheit angreift, auch die Wahrheit den Irrtum angreifen kann. Doch wie allen Pioniergestalten haben es ihm die Kirchen nicht leicht gemacht, weder die anglikanische, die er nach einem schmerzlichen Lernprozess verließ, noch die katholische, die er in Großbritannien aus ihrer Ghetto-Existenz führte. Einen Propheten und einen exemplarischen Christen nennt ihn der Innsbrucker Dogmatiker und Vorsitzende der Internationalen Deutschen Newman-Gesellschaft, Roman Siebenrock. Der Kontext des 19. Jahrhunderts als die englische Gesellschaft ist die Gesellschaft der Moderne, in der der Kapitalismus, die Wissenschaft, der Pragmatismus, die parlamentarische Demokratie und so vieles experimentell entwickelt wurde, was für unsere Welt heute von großer Bedeutung ist. In dieser Zeit entwickelt sich England von einer protestantischen, streng antikatholischen Tradition zu einer liberalen, offenen Gesellschaft. Und das ist auch der Lebensweg Newmans. Newman beginnt seinen Lebensweg als evangelikaler, heute würde man sagen vielleicht charismatischer Christ, entwickelt sich aber im Laufe der Zeit immer mehr zu einer offenen Katholizität, überwindet auch seine antikatholischen Traditionen und kann am Schluss seines Lebens sagen, diese plurale, offene Gesellschaft ist der adäquate Ort, in der der Glaube gelebt werden kann. Die Kirche verlässt jene Zeit, die mit Konstantin begonnen hat, insofern endet Rom im 19. Jahrhundert. Insofern möge es vielleicht die Situation geben, sagt er, dass es gar keine religiöse Gesellschaft mehr gibt. Das andere aber ist, er sieht, dass Religion funktional Interessen hat für den Kitt der Gesellschaft, für die Erhebung der Feste. Und hier verweist er auf die Nachfolge Christi und die Bereitschaft zum Martyrium. Also, dass ein Christ nicht einfach konform sein muss und im Grunde genommen aus einer tiefen Beziehung zum lebendigen Gott lebt und dadurch auch eine neue Freiheit, wenn man so sagen darf, ein neues Subjekt im Glauben wird. Als Kind sei er ein Träumer gewesen, erinnert sich der 1801 in London City als Sohn eines Bankiers zur Welt gekommene John Henry Newman. Die Mutter stammte aus einer französischen Hugenottenfamilie. John liebte Ovid und Vergil, spielte erstaunlich gut Violine und komponierte mit 14 für seine Geschwister eine komische Oper. Natürlich hatten ihn die wohlhabenden Eltern auf eine Privatschule geschickt. Der christlichen Tradition stand er skeptisch gegenüber, wie die meisten Altersgenossen. Hingegen verschlang er die Schriften der Aufklärer, bei deren Lektüre er mit fast lustvollem Schaudern feststellte, wie schrecklich und doch wie plausibel. Gerade einmal 15 gerieten seine Überzeugungen plötzlich ins Wanken. Die Gründe? Eine schwere Krankheit und der Bankrott des Vaters. Auf der Suche nach einem Erbarmen, das dem Leben trotz aller Katastrophen Sinn zu geben und die Welt zu tragen vermochte, entdeckte er Gott. Später beschrieb er diese Erfahrung in einer Predigt. Zu verstehen, dass wir eine Seele besitzen, heißt, unsere Unabhängigkeit von der sichtbaren Welt empfinden, unsere Individualität, unsere Macht, so oder anders zu handeln, unsere Verantwortung für unser Tun. So reift in uns allmählich die Erkenntnis, dass es in Wahrheit nur zwei Wesen im ganzen Weltall gibt, unsere eigene Seele und Gott, der sie geschaffen hat. Am Oxforder Trinity College begann Newman 1816 Mathematik, Physik, antike Literatur und Philosophie zu studieren. Er galt als Streber, und obwohl er über Zechgelage und Tanzvergnügungen die Nase rümpfte, wurde er trotzdem mit knapp 21 Jahren zum Fellow am äußerst freisinnigen Oriel College gewählt. 3 Jahre später ordinierte man ihn zum anglikanischen Pastor. Und alsbald sorgte er für Aufsehen. Denn Newman entpuppte sich als brillanter und scharfzüngiger Feind einer bürgerlichen Religion, einer Kirche von Gentlemen für Gentlemen, wie er sarkastisch bemerkte. Die englischen Geistlichen pflegten für seine Begriffe doch allzu sehr ihre Ruhe und Privilegien. Sie gingen auf die Jagd, waren vernünftig, tolerant und menschenfreundlich. Alles das war gut, sogar bewundernswert. Aber das Leben des Neuen Testaments war es nicht. Schon damals entdeckte er eine theologische Vorliebe, die ihn später bei konservativeren Kirchenleuten verdächtig machen sollte: die Entwicklung der Dogmen. Das scheinbar so fest gegründete Gebäude von Wahrheiten und Lehrsätzen habe sich in einem dynamischen Prozess und auf verschlungenen Wegen entwickelt, wagte er zu behaupten. Und mehr noch: die Wahrheit habe eine Geschichte. Die Kirche lebe, wie er es formulierte, von der fruchtbaren Spannung zwischen objektivem und subjektivem Wort Gottes, zwischen der von Christus und den Aposteln überlieferten Botschaft und der lebendigen Auseinandersetzung der Jahrhunderte mit diesem Glaubensgut.